Tief unten im Tale der Demut, gar freundlich und lieblich ist da. Dort quellen lebendige Brunnen, so helle, so lieblich und klar. Da blüht die Rose von Saron, die Lilie vom Tal immer fort. Und himmlisches, köstliches Manna bereitet der Heiland uns dort. O wahre Demut, wohne du stets in mir. O wahre Demut, wohne du stets in mir. Tief unten im Tale der Demut, da lebe und weile ich gern. Da schmeck ich die köstliche Nähe und süße Gemeinschaft des Herrn. Im Tale ist Freude die Fülle und liebliches Wesen mein Teil. Versenkt in den Willen des Heilands genieß ich dort völliges Heil. Oh, wahre Demut, wohne du stets in mir. Oh, wahre Demut, wohne du stets in mir. Tief unten im Tale der Demut, wo Brüder und Schwestern verweilt, dort sind wir so sicher geborgen, Feind uns dort jemals ereilt. Wer da weit tut sichere Schritte, vom Fallen bewahrt wird er sein. Denn Gott gibt den Demütigen Gnade und hält sie unsträflich und rein. O wahre Demut, wohne du stets in mir. O wahre Demut, wohne du stets in mir. Wer unten im Tale der Demut von Gott als ein Baum ward gesetzt, der erzeuget die Früchte des Geistes, die höher als Perlen man schätzt. Die Liebe, der Friede, die Freude, die Keuschheit und Langmut da sind. Auch Glaube und Demut und Treue man alle Zeit reichlich dort fühlt. O wahre Demut, wohne du stets in mir. O wahre Demut, wohne du stets in mir.